Thank you for coming tonight. Dankeschön fürs Kommen heute Abend. What is revival? Was ist Erweckung? Revival is immediate obedience to the Holy Spirit. Erweckung ist ein sofortiger Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist. But if I'm not accustomed to the Holy Spirit, wenn ich aber nicht irgendwie damit vertraut bin mit dem Heiligen Geist and his voice und mit seiner Stimme and his promptings, und mit seinem Drängen, I'm never gonna experience dann werde ich das nicht erleben. Revival in diese Erweckung heart. In meinem Herzen. And an awakening across the country is just a lot of people who are having revival in their hearts. Und eine Erweckung im ganzen Land ist einfach eine Erweckung, die in den Herzen der Menschen im Land stattfindet. I'm only going to speak for a little while. Ich werde jetzt für ein klein wenig sprechen. But I really want to challenge us about this issue of true worship. Ich möchte uns einfach wirklich herausfordern über dieses Thema der wahren und echten Anbetung. Last night I spoke to about 400 Filipinos. Gestern habe ich zu etwa 400 Filipino gesprochen. Maybe 300. Vielleicht waren es 300. Actually, it was just 60. Vielleicht waren es nur 60. No, I'm teasing. It was about 300. Macht Spaß. And I was in the front row. Und ich war da ganz vorne auf der ersten Reihe. And they had a great worship team. Und sie hat ein großartiges Anbetungsteam. And all these voices from behind me. Und ich hörte all diese Stimmen and hinter mir. They were singing and dancing and sie haben gesungen und getanzt. And I was trying to imitate the girl who was singing in front and I was like, und ich versuchte diese Frau da vorne zu imitieren. And I was like, wow, I'm getting it. And then she started with the hand motions. And then I lost it. It's like, dann habe ich die Hand gehoben mit ihr und dann irgendwo habe ich dann da verloren den. I couldn't do both at the same time. I have to ich konnte diese Bewegung nicht koordinieren zusammen. And, so I was watching, I was counting the singers and I was looking at the band. Ich habe mir das angeschaut, ich habe mir die Sänger da durchgezählt, habe die Band getting mir angeguckt. Some ideas that I always do. Ich habe mir dann einige Ideen da auch von genommen. And then it was just time for me to enter in. Und dann war es für mich Zeit, dass ich mich dann auch ganz drauf einlasse. And what I want to avoid is manufacturing worship. Und was ich da vermeiden wollte, ist, dass ich da irgendwie selbst diese Anbetung produziere. I want it to be in spirit. Ich wollte, dass es einfach im Geist geschieht. And I just said, Lord, I want to enter in. Ich sagte, Herr, ich möchte da auch hineintreten. I'm a little tired tonight. I don't want to work here. I want an experience. Ich bin ein bisschen müde. Ich möchte hier nicht arbeiten. Ich möchte einfach, dass es ein Erlebnis ist. And then it happened. Und dann geschah es. And you know how I knew it happened? Und wisst ihr, woran ich erkannt habe, dass es geschehen ist? I just started smiling from ear to ear. I couldn't stop. Einfach angefangen zu lächeln über das ganze Gesicht von Ohr zu Ohr. It happened tonight in the back. Und es ist auch heute Abend passiert, als ich hinten stand. I just saw all these characteristics from God coming. Ich sah einfach, wie all diese Merkmale Gottes hier einzogen. And about the 10th one. Und der zehnte. I just said, God, Gott, why is this not moving me? Warum bewegt mich das nicht? I said, please, bitte, Herr. Please, Holy Spirit. Bitte, Heiliger Geist. And as I was watching, one after the other come. Und ich dann gesehen habe, wie einer nach dem anderen kam. It just happened. Da ist es passiert. My smile went from ear to ear, and I just knew. Mein Lächeln ging von das ganze Gesicht von Ohr zu Ohr. It's happening. Da, es geschieht. The Holy Spirit is quickening me and der Heilige Geist, belebt mich, erfrischt mich. The fruit of the Spirit is joy and peace. Die Frucht des Geistes ist Freude it's joy. Und Frieden. Da ist diese Freude. When we get to heaven, wenn wir in den Himmel kommen, we are gonna sing, werden wir singen. And we're gonna smile. Und wir werden lächeln. If we didn't have ears in heaven, our smile would go around our head. Und wenn wir keine Ohren im Himmel hätten, dann würden unser Lächeln einmal um den ganzen Kopf gehen. So let's pray right now for the message. Also beten wir jetzt für die Botschaft. Father, bless these words, I ask. Vater, segne diese Worte, darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. The Father is seeking people to worship him in spirit and truth. Der Vater sucht Menschen, die ihm anbeten, im Geist und in der Wahrheit. It's not something I can manufacture. Das kann ich nicht selber produzieren. It's something that he does. Das ist etwas, was er macht. But I have a part. aber ich habe Anteil daran. I have a very important part, but it's a very, very small part. Ich habe einen sehr wichtigen Teil darin, aber es ist ein kleiner Teil. I just need to have the faith of a mustard seed. Ich brauche einfach nur diesen Glauben, den Glauben eines Senfkorns. And just want it. Es einfach wollen. Maybe I can illustrate it tonight like this. Vielleicht kann ich es so einmal vorführen, um es zu veranschaulichen. I think we've all seen these are candle. Habt ihr schon mal so etwas gesehen? Candlelighters. Das sind Kerzenanzünder. Now, I'm gonna click this one on. Wenn wir da mal ein bisschen hier klicken. And you see a very, very tiny spark on the top. Und könnt ihr ganz oben einen kleinen Funken sehen. You see that? Habt ihr das gesehen? All right, we're gonna turn the lights off. Also machen wir das Licht ganz aus, damit ihr diesen Funken sehen könnt. You see that? Habt ihr es gesehen? See that? You see oh ja, da war er. That tiny little spark there? Der kleine Funken. You know, da. You know what that is? Wisst ihr, was das ist? That's your faith. Das ist euer Glaube. Little spark. Der kleine That's Funken. It. Das and ist alles. And many people worship like this. Und viele Leute, die beten so an. And they just keep doing this. Und die machen das It's their little faith. Immer weiter. Dieser kleine Glaube da. And after a while, und nach einer Zeit you get tired. Dann werden sie müde. And you say, Lord, I hope you like that. Und dann sagst du, Herr, ich hoffe, du magst das It's auch. The best I could do. Besser geht's bei mir nicht. My little faith. Mein kleiner Glaube. But if we take this one, wenn wir das jetzt hier nehmen, same thing, das gleiche an Kerzenanzünder, the difference is that this one is full of fuel. Aber der Unterschied ist, dass dieser hier gefüllt ist mit Gas. That's real worship right there. Da ist echte Anbetung. It's just a little bit from our side. Da ist nur ein ganz bisschen von uns dabei. And then we light up. Dann wird es aber erleuchtet, angezündet. That was my prayer today. Das ist mein Gebet heute. Light me up. Zünde mich an. Holy Spirit, light me up. Heiliger Geist, entzünde mich. Spirit and truth. Im Geist und in der Wahrheit. The Spirit is the flame. Der Geist ist die Flamme. And the truth, und the truth is the fuel. Die Wahrheit, das ist das Gas. And we have just a very little part. Da haben wir nur ein klein wenig darin. But we have, was unser we have, Teil ist. So three categories of worshipers. Es gibt drei Kategorien von Anbetenden. We have the person with a little bit of faith. Wir haben die Person mit einem kleinen wenig Glauben. But it's faith in their faith. Aber es ist der Glaube an ihren Glauben. There's no faith in who God is. Es ist nicht ein Glaube in das, wer Gott ist. There's nothing being added to the faith. Da wird diesem Glauben nichts hinzugefügt. Like think of those words forever and ever and ever and ever. Denk einmal über diese Worte nach, für immer und ewig. They mean und ewig nothing unless und ewig. Unless you pray, Lord. Sie bedeuten gar nichts, es sei denn, dass du betest, Herr. Light those words up. Entzünde diese Worte. Open my spirit. Öffne meinen Geist. And my mind. Und meinen Sinn. Take me somewhere in my heart. Nimm mich da mit im Herzen. Give me an impression of eternity. Gib mir diesen tiefen Eindruck in der Ewigkeit. And that's what the Holy Spirit does. Und das ist das, was der Heilige Geist tut. And that's worship. Und das ist Anbetung. Now we have another category of someone who's just full of the word. Und wir haben eine weitere Kategorie von jemandem, der voll mit dem Wort ist. Like many of us. Wie viele von uns. But we just never click. Aber wir zünden nicht. We just sit in service like a full tank. Wir sitzen da im Gottesdienst wie ein voller Tank. We're yawning. Wir gähnen. We're talking. Wir reden. We're tired. Wir sind müde. And God is just waiting. Und Gott wartet. Saying, click, man. Just click. Hey, Junge, the click. Holy Spirit is like, man, just click. Oh, man. A little faith. Just a little bit. Ein bisschen nur. Just a little spark. Kleiner Funken nur. And I'll light you right up. Und ich werde dich entzünden. But the spark never comes. Aber dieser Funke kommt nicht. Do you know why? Wisst ihr warum? Because we don't understand that true worship is worship that's energized by the Holy Spirit. Weil wir das nicht verstehen, dass echte Anbetung eine Anbetung ist, die vom Heiligen Geist die Energie erfährt. That he takes the truth of God. Er nimmt nämlich die Wahrheit Gottes. And he unveils the truth of God to our spiritual eyes. Und für unsere geistigen Augen wird da der Schleier weggenommen vor der Wahrheit Gottes. And we sense things. Und dann spüren wir Dinge in the spiritual realm. In dem geistigen Dimension. And we find that in 1 Corinthians chapter 2. Und wir finden das im 1. Korinther Kapitel 2, Verse 15, that we have the mind of Christ. Wir haben den Sinn Christi. And that we can discern spiritual things. Und dann können wir geistige Dinge unterscheiden. It's fantastic. Fantastisch. This is what we want to enter into. Und da wollen wir eintreten, da hinein. We have to be proactive. Wir müssen da proaktiv sein. We have to recognize that it doesn't come from us. Wir müssen erkennen, dass es nicht von uns kommt. So I'm in a service. Also bin ich hier im Gottesdienst. And all I know is me. Und alles, was ich nur kenne, ist, das bin ich. I just had pizza. Gerade habe ich Pizza gehabt. I'm tired. Ich bin müde. I got homework coming. Noch Hausaufgaben machen. My girlfriend's strange. Meine Freundin ist so seltsam. We shall reign. He, is it we or he? I can't remember now. Wer he er oder wir oder regieren für he immer. Shall reign regieren forever. Für he immer. Shall reign. Gosh. That's it. Das ist es. And it will just stay like that. Und so bleibt es dann. It can even be that I'm really getting into it. Es kann sogar sein, dass ich mich da ganz drauf einlasse. Because I feel really good. Weil ich mich da gut fühle. I feel so good tonight. Wow. Heute Abend geht's mir gut. Man, I could either go to church, go to the disco, man. I am. Also ich kann jetzt in die Gemeinde gehen und auch in die Disco gehen. Oh man. Oh, hey, yeah, he shall reign forever. He shall reign forever. Yeah. He shall reign. Yeah, forever and ever. Let's keep going, man. Auf geht's. But it's still not spiritual. It's just me. Ich bin das nur. There's no revelation. There's no spiritual phenomena. Keine Offenbarung. Kein geistliches Phänomen. It's just me. Ich bin's nur. It takes the Holy Spirit. Es nimmt den Heiligen Geist. The Father is looking for people that would worship him in spirit and truth. Es braucht den Heiligen Geist, denn der Vater sucht nur nach denen, die ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. I want to just show you a couple verses and I'm going to end. Ich möchte euch ein paar Verse zeigen, um dann abzuschließen. It starts in Hebrews chapter 12. Es beginnt im Hebräer Kapitel 12. You have come to Jesus. Ihr seid zu Jesus gekommen. The one who mediates the new covenant between God and people. Dem einen, der Mittler ist im neuen Bund zwischen Gott und den Menschen. Be careful that you do not refuse to listen to him. Seid achtsam, dass es nicht zurückweist, dem einen zuzuhören. Now he makes another promise. Denn macht ja noch eine Verheißung. Once, here's the promise. Once again, I will shake not only the earth, but the heavens also. Und hier kommt diese Verheißung. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. This has not happened. Das ist noch nicht passiert. This is coming to the earth. Aber das wird auf die Erde kommen. This is right before the second coming of Christ. Das wird auf die Erde zukommen, direkt vor dem zweiten Wiederkommen Christi. Everything we see in the world today is leading to that. Und alles, was wir in der Welt sehen, das führt darauf zu. A one world order. Eine Weltordnung. Without God. Ohne Gott. Next verse. This means that all of creation. Das bedeutet, dass die ganze Schöpfung will be shaken and removed. Erschüttert wird und dann entfernt wird. So that only unshakable things will remain. So dass nur die unerschütterlichen Dinge bleiben werden. And God will shake us. Und Gott wird auch uns erschüttern. So that only what is from him will remain. Dass nur das, was von ihm ist, da bleiben kann. So that when we stand before him, like we talked about 2 weeks ago. So dass wenn wir dann einmal vor ihm stehen, wie wir vor 2 Wochen darüber gesprochen haben. And he tests our lives. Und dann unser Leben prüft. It's not the first time. Dann ist es nicht das erste Mal. Because if it's the first time, denn wenn es das erste Mal wäre, we're going to be in trouble. Dann hätten wir echte Probleme. We want our lives shaken now. Wir wollen, dass unser Leben jetzt diese Erschütterung tested erfährt. With fire now, dass es jetzt mit Feuer geprüft so wird. That we stand before him, dass wir dann einmal, wenn wir vor ihm stehen, fire meets fire. Feuer trifft. Just look at the next verse. Schaut den nächsten Vers an. Since we are receiving a kingdom that is unshakable, da wir ja ein Königreich empfangen, was unerschütterlich ist, let us be thankful and please God by worshiping him. Lasst uns dankbar sein und Gott wohlgefällig sein, indem wir ihm anbeten. With holy fear and awe, Mit einer heiligen Ehrfurcht und einem regelrechten Erstaunen vor ihm. Only the Holy Spirit can produce awe. Nur der Heilige Geist kann dieses Erstaunen produzieren. I can't manufacture awe. Ich kann das selbst nicht irgendwie produzieren. We have to worship him in spirit. Wir müssen ihn im Geist anbeten. And the Holy Spirit opens my spiritual eyes. Und der Heilige Geist öffnet meine geistlichen Augen. Look at the next verse. Nächster Vers. For our God is a consuming fire. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. I will be consumed now or I will be consumed then. Entweder werde ich jetzt von diesem Feuer verzehrt oder es wird dann geschehen. I would rather be consumed by the mercy of God. Aber vielmehr lasse ich mich doch lieber von der Barmherzigkeit Gottes verzehren, than consumed by the judgment of God. Als dass ich von dem Gericht Gottes verzehrt werde. God is a consuming fire. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Liebt den Herrn euren Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. That's a consumed person. Das ist eine Person, die ganz verzehrt wird. Do you ever see like when there's a fire or a light outside? Hat ihr schon mal gesehen, wenn es da vielleicht ein Feuer gibt oder eine Kerze draußen? The moths, they start to fly around it. Und man sieht ja, wie die Motten drumherum fliegen. And they get their wings burned sometimes. Und dann werden sie ein bisschen die Flügel versenkt. Sometimes you find them dead on the ground because manchmal findet man sie dann tot auf dem Boden. A little too close. Bisschen zu nah ans Feuer geraten. And so we come to God and God is this consuming fire. Wir kommen zu Gott und Gott ist dieses verzehrende Feuer. And sometimes we leave service and we're like, I didn't like that. Und wir kommen zum Gottesdienst. Das habe ich aber nicht so gewollt. And we feel like we got burned a little bit. Und wir denken, wir sind so ein bisschen versenkt worden. Some people like it. Einige mögen like, es. Preach it, man, that was great. Ja, predige es. Ja, just, komm. You torched me. That was great. Ja, mit der Fackel einfach ran an mich. I had a guy this morning at the buffet. Da gab es jemanden beim Buffet heute früh. He's a believer, like 30 years. Er ist seit 30 Jahren ein Gläubiger. A missionary. Ein Missionar. And he just said to me, Rob, er sagte zu mir, Rob, you got me this morning. Also heute früh hast du mich also wirklich voll getroffen. I said, what? Wie? He said, you hit me. Boom. Volltreffer. And there was a tear in the eye. Und dann kamen Tränen in seinen Augen. God shook something. Gott hat etwas erschüttert. A veil was removed from someone who's been a believer for 30 years or so. Dieser Schleier wurde entfernt bei jemand, der seit 30 Jahren gläubig war. God wants to consume stuff in our life. Gott möchte einfach Dinge in unserem Leben verzehren. He wants to consume bitterness. Bitterkeit and aufzehren. And Furcht, anxiety. Angst. Do you know what the opposite of worship is? Wisst ihr, was das Gegenteil von Anbetung ist? Anxiety. Angst. They cannot coexist. Die beiden können nicht miteinander existieren, das when, geht nicht. When we worry, we cannot worship. Wenn wir uns damit Sorgen belasten, können wir nicht anbeten. Because worship means I'm so focused on God. Denn Anbetung bedeutet, dass ich so auf Gott ausgerichtet bin. Through the power of the Holy Spirit. Durch die Vollmacht des Heiligen Geistes. You cannot worry and worship at the same time. Es ist unmöglich, dass man gleichzeitig anbetet und sich Sorgen macht. Das geht nicht. A couple more verses and I'll close. Noch ein paar Verse. This is from 2 Corinthians 3. Watch this. Aus 2. Korinther Kapitel 3. But the people's minds were hardened. Aber der Sinn der Leute, der war verhärtet. Is your mind hard tonight? Ist dein Sinn verhärtet? To spiritual things? Gegenüber geistigen Dingen? Are you stubborn? Bist du irgendwie so störrisch? Toward God? Gegenüber Gott? The people's minds were hardened. Der Sinn des Volkes war verhärtet. And to this day, whenever the Old Testament is being read, und bis zum heutigen Tag, wann immer der alte Bund verlesen wird, the same veil covers their minds so that they cannot understand the truth. Bedeckt der gleiche Schleier ihren Sinn, auf dass sie die Wahrheit nicht verstehen können. Oh, they can quote the verse. Ja, sie können den Vers zitieren. These Hebrews, they knew the Bible like backwards and forwards. Die Hebräer, sie kannten die Bibel vorwärts und rückwärts, auf und runter. I read somewhere that a 5-year-old Hebrew boy already had somewhere like 125 verses memorized. Ich habe irgendwo gelesen, dass vielleicht ein 5-jähriger Hebräer bereits im Jahre bereits 125 Verse auswendig gelernt hatte. Something that most Christians won't do in a lifetime. Also etwas, was vielleicht die meisten Christen ihr ganzes Leben lang nicht tun. It wasn't that they didn't know the knowledge. Es war nicht, dass sie dann nicht die Kenntnis hatten they der Verse. Didn't understand it. Aber sie haben es nicht verstanden. Next das war der verse. Punkt. This is my version of that verse. Jetzt kommt hier meine Version von diesem Vers. The RP version. Die RP version. That's Rob's personal version. Okay. Right on the bottom. You see RP? Yeah. Yeah, that's it. Rob's ist die persönliche Version. The people's spiritual eyes were blinded. Die geistlichen Augen des Volkes waren verblendet. And to this day, whenever God's word is being read, und bis zum heutigen Tag, wann auch immer Gottes Wort gelesen wird, the same spiritual veil covers their spiritual eyes, so they are not impacted by the truth. Es ist so, dass der gleiche Schleier ihre geistlichen Augen bedeckt, so dass sie von der Wahrheit nicht beeinflusst werden, dass es einen Unterschied macht. Next verse. Nächster Vers. And this veil can be removed. Aber dieser Schleier kann entfernt werden. We've all got veils tonight. Wir alle haben irgendwie da diese Schleier. They're lifted and then they come back. Irgendwie werden sie gehoben wie ein Vorhang. A veil of bitterness, a veil dann kommt of anger, wieder. A veil of disappointment. Bitterkeit, Enttäuschung. There's so many things that just veil us from God's reality. Es sind so viele Dinge, die da dazwischen stehen, wie ein Vorhang zwischen uns und der Wirklichkeit Gottes. This veil can be removed. Dieser Schleier, dieser Vorhang kann entfernt werden. And it can happen tonight. Und das kann heute Abend passieren. Removed only by believing in Christ. Aber nur durch Glauben an Christus. This is a progressive thing. Das ist etwas, was so sich fortschreitend entwickelt. Hundreds and hundreds of times. Und das werden wir hunderte von Malen in unserem Leben erleben. Every time another veil is removed, we are maturing. Und jedes Mal, wenn ein weiterer Schleier da entfernt wird, reifen wir. We are maturing. We're becoming more like Christ. Da reifen wir und wir werden mehr und mehr wie Christus. Wow. Wow. And this is what it means to be in awe. Und das bedeutet es, in Erstaunen versetzt zu werden. I get it. I get it. Jetzt kapiere ich es. What do you get? Was hast du kapiert? Forever. Für immer. What do you mean? Was meinst du? Don't you get it? Begreifst du das nicht? Forever? Für Forever. Immer. Ewig. I don't get it. Ich krieg's nicht mit. Forever. It's forever. Für immer. Are you okay? Geht's dir gut? Don't you get it? Begreifst du das and nicht? And some people get it and some people don't. Und einige begreifen es. It's something einige that the Holy nicht. Spirit does. Es ist etwas, was der Heilige Geist bewirkt. Let's go back to the verse. Yes, even today when they read Moses' writings. Ja, selbst heutzutage, wenn sie Moses Schriften lesen. And you notice they were reading. Und sie lasen sie. Könnt ihr das sehen? Something that a lot of Christians don't do. Also das, was viele Christen eben nicht they machen. Were reading the Bible. Aber sie haben es sogar getan. Their hearts were covered with a veil. Sie waren doch ihre Herzen mit einem Schleier bedeckt. And they do not understand. Sodass sie nicht verstanden. Verse 16. But whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. Aber wann auch immer sich jemand zum Herrn wendet, wird der Schleier entfernt. And that's that little spark. Und das ist dieser kleine Funken. That little spark where you turn to the Lord and you say, Lord, light me up. Und da ist dieser Zündfunken, wo du sagst, ja, Herr, entzünde mich. Holy Spirit. Heiliger Geist. I'm just standing here. Hier stehe ich. I'm like a potato. Bin wie eine Kartoffel. I'm like a tree. Wie ein Baum. I'm just here. Ich bin einfach hier. On the outside, looking in. Irgendwie so draußen und ich schaue da nur so rein. Light me up, man. Entzünde mich. Holy Spirit, light Heiliger Geist. Open my eyes. Öffne meine Augen. Please. Bitte. Please. Bitte. And you know what happens? Und wisst ihr, was geschieht? He does it. Er macht es. You know why you know? Und wisst ihr, warum du das weißt? Because joy starts to fill your heart. Weil diese Freude dein Herz erfüllt. And you start to smile. Und du fängst an zu lächeln. You start to get peace. Du hast wieder diesen Frieden. Oh my gosh, this is real. Das ist echt. Hey. Watch verse 17. Vers 17. For the Lord is a spirit, and wherever the spirit of the Lord is, there is freedom. 15. Denn der Herr ist der Geist. Und wo auch immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freedom. Freiheit. Freedom from the veil. Freiheit von diesem Schleier, von diesem Vorhang. From spiritual blindness. Von dieser geistigen Verblendung. Freedom from religiosity. Von Religiosität. Freedom from producing this myself. Davon, dass er es irgendwie selbst hervorbringen müsste. This is actually verse 17. Now go to verse 18 and we'll close. Das war 17, jetzt gehen wir zu 18. So all of us who have had the veil removed. Denn wir alle, denen dieser Schleier entfernt wurde, this is the key, can see, können es sehen and reflect the glory of the Lord. Und die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln. Two people standing next to each other. Da stehen zwei Menschen nebeneinander. One sees, der eine sieht es and one doesn't. Und der andere nicht. One has a veil, der eine hat diesen Schleier and one is removed. Und bei dem anderen ist es entfernt. The difference is, der Unterschied ist, they both had veils. Beide hatten sie diesen Schleier. And one said, Lord, der eine sagte, Herr, remove my veil. Entferne diesen Schleier. I want to see you tonight. Ich möchte dich heute Abend sehen. I didn't come here to waste my time. Ich bin nicht hierher gekommen, um meine Zeit nur zu verschwenden. I didn't come here to be religious. I want to see you. Ich bin nicht hergekommen, um hier nur religiös zu sein. Ich möchte dich sehen. Speak to me. Sprich zu mir. And when we reflect that glory, und wenn wir diese Herrlichkeit widerspiegeln, we are worshiping him. Beten wir ihn an. We are reflecting back to him, who dann he is. Reflektieren wir, wer er ist, in ihm the last zurück. Part of the verse. Letzter Teil dieses Verses. And the Lord, who is the Spirit, und der Herr, der dieser Geist ist, makes us more and more like him. Macht uns mehr und mehr wie, ihr, wie every er. Every time a veil is taken away, immer dann, wenn dieser Schleier entfernt wird, I become more like him. Werden wir mehr wie er. I can't believe I didn't understand this. Ich kann mir gar nicht begreifen, ob ich das nicht verstanden habe. We're gonna stand before the Lord. Wir werden vor dem Herrn stehen. And it's real. Und das ist you echt. Can sense it. You can feel it. Das kann ich spüren. You're anticipating it. Das kann ich fühlen. Ich kann es sogar voraus erwarten. It's no longer something that's just in your mind, a Bible verse. Das ist nicht mehr länger irgendwie da ein Bibelvers, einfach nur im Kopf. It's a reality. Eine Wirklichkeit vielmehr. Because the Holy Spirit is speaking it to our spirit. Denn der Heilige Geist spricht hinein in unseren menschlichen Geist. It makes us more and more like him and we are changed into his glorious image. Und macht uns mehr und mehr so wie er. Und wir werden verwandelt in sein herrliches Ebenbild. Would you pray with me tonight? Betet ihr bitte mit mir? Father, we pray. Vater, wir bitten dich. All of us have veils. Wir alle haben diese Schleier, diese Vorhänge. Some of us are veiled by bitterness. Einige von uns sind umhüllt von Bitterkeit. Many are veiled by pride. Andere viele von uns Stolz, Ego, Sensuality, Sinnlichkeit, Unforgiveness, mangelnde Vergebung, Carelessness, Achtlosigkeit. Let's pray together. Lass uns gemeinsam beten. Lord Jesus, Herr Jesus, your spirit lives within us. Dein Geist lebt in uns. We want to see you. Wir wollen dich sehen. We want to reflect your glory. Wir wollen deine Herrlichkeit widerspiegeln. We want our faces to shine. Wir wollen, dass unsere Gesicht erscheinen. Like the glory that was on the face of Moses. Wie mit der Herrlichkeit, die auf dem Gesicht Mose lag. But this greater, this glory is even greater. Und doch wird diese Herrlichkeit noch viel größer sein. We pray tonight. Und wir beten heute Abend for forgiveness. Um Vergebung. Forgiveness for being careless. Vergib uns unsere Achtlosigkeit. For not stepping forward toward you. Und dass wir nicht einfach hervortreten hin zu dir. We pray for passion tonight. Wir beten um Leidenschaft. We pray that we would be like the moth who flies right in to the flame. Wir sein mögen wie diese Motte, die direkt hineinfliegt da, hinein in diese Flamme. And is consumed. Und darin verzehrt wird. By your mercy. Durch deine Barmherzigkeit. Is consumed by your grace. Und verzehrt von deiner Gnade. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. You've never given your heart to Christ. Und du hast dein Herz Christus nicht hingegeben. Pray with me. Bete mit mir. A very simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. God, forgive me. Gott, vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. His death on the cross. Durch seinen Tod am Kreuz. For me. Für mich. Open my eyes. Öffne meine Augen. I want to see you. Ich möchte dich sehen. Let's stand and worship the Lord. Lass uns aufstehen und den Herrn anbeten. And step toward him. Und einen Schritt auf ihn zu machen. Thanks for coming tonight. Have a great week. Also, danke schön fürs Kommen heute Abend. Habt einfach eine schöne Woche. And let's light up like a flame, huh? Und lass uns einfach uns Amen. Entzünden lassen wie eine Flamme. Lord, we give you this week. Herr, wir geben dir diese Woche hin. We thank you that you live through us. Und wir danken dir, dass du durch uns lebst. We pray that we thank you that any moment of the day. Und wir danken dir dafür, dass jeden Moment des Tages we can just call on you. Einfach dich anrufen können. Lift the veil. Herr, heb einfach den Vorhang hinweg. That we might see. Diesen Schleier, dass wir sehen können. Bless this week. Segne diese Woche. With wisdom. Mit Weisheit. And love. Mit Liebe. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thanks for coming. God bless you. Dankeschön fürs Kommen. Gottes Segen. Amen.